Dazu kann auch massenweise Halluzinogene. Wir brauchen Würfelzucker. Bitte. Thank you. Vielleicht sollte ich nur eine halbe Pipette nehmen. Ups.